Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Steinach-Irdning. Dort haben Sie Anschluss zum Regionalexpress nach Hattingen-Buchheim über Badesee, Bad Ischl mit der planmäßigen Abfahrt um 19.40 Uhr, planmäßig vom Bahnsteig 2. Dieser Zug wurde vorgemeldet und wartet. Das Zugteam verabschiedet sich im Namen der ÖBB von den Fahrgästen, die im Bahnhof Steinach-Irdning ihr Reiseziel erreicht haben, und wünschen noch einen angenehmen Abend. Ladies and Gentlemen, in a few minutes we will arrive at Steinach-Irdning. Passengers to Badesee, Bad Ischl and Hattingen-Buchheim, please change the train. The train team want to say goodbye and wish you a nice evening. Planmäßige Ausstiegsseite ist in Fahrtrichtung rechts, exit on the right side.